MJF verletzt Menschen, Hangman und Ospreay geraten aneinander, aber can they coexist? All das und mehr besprechen wir jetzt in der Elite Hour. Doppelt oder nichts heißt es bald bei AEW und zum Glück sind auch wir heute wieder im Doppelpack. So muss ich, der David, das Ganze gar nicht im Alleingang besprechen, denn die Katha leistet Unterstützung. Katha, wie geht's dir? Hallihallo, ich bin müde, aber ansonsten... Ja, extra für euch nehmen wir den ganzen Kram, den nehme ich einfach um 22 Uhr am Donnerstagabend auf, weil irgendwie mit Beruf und allem drum und dran sich keine andere Konstellation gefunden hat vielmehr. Ja, aber genau. Andererseits 22 Uhr vor 10 Jahren hätte ich darüber gelacht. Wir werden einfach alt. Ja. Mensch, muss dieser Tag so traurig zu Ende gehen mit dieser Erkenntnis? Weiß ich jetzt nicht. Ja, bevor die Show eigentlich losging, wir reden über Dynamite vorwiegend, weil Collision kann man vielleicht in einzelnen Sprüngen drauf zurückblicken, sage ich mal. Was auffiel, neue Musik, wohl von Sum 41. Aber eigentlich auch wieder passend, das Lied, oder? Ich war ein bisschen überrascht, aber Ich war auch überrascht. Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Ja. Wie alt sind die jetzt? 60? Da fragst du mich, wie ich war. Also man kennt so sicherlich die Klassiker, ne? Außer damals, als wir noch jung waren. So. Aber ja, auch da gab es die schon und auch da waren die irgendwie schon etabliert. Also wenn wir schon alt geworden sind. Die gibt es seit 30 Jahren oder so. Auch die sind alt geworden. Aber es passte, also ganz nette Klänge. Und ganz nette Klänge auch direkt im Anschluss. Denn Hangman Page kam heraus und hielt eine wieder sehr, eine Promo, möchte ich sagen, wo er auch nochmal auf seine ganze Geschichte einging mit Swerve Strickland und sagt, er wird ihm nie vergeben können, was ihm angetan hat, wobei ich sagen muss, das beruht ja irgendwie bei beiden dann doch auf Gegenseitigkeit, sagt er aber, um irgendwie voranzukommen, muss er das hinter sich lassen, denn auch seine ganzen Aktionen hätten ihm keine Genugtuung gegeben, und deswegen möchte er eigentlich das mit Strickland hinter sich lassen, aber bevor er das noch weiter ausführen konnte, kam sein Finalgegner des Owen Hart Foundation Tournaments, Will Ospreay, raus und hielt auch eine sehr gute Promo, sagte, ja, um es mal, ich bemühe mich, das knapp zusammenzufassen, sagte auf jeden Fall, dass er diese Cinderella-Story, sag ich mal, beenden wird, denn er hat nicht vor, gegen Hangman Page bei Double or Nothing zu verlieren. Auch er möchte seine Geschichte und seine Legende vorantreiben. Wie hat dir die Promo bis dahin gefallen? Also, ich war voll drin und ich finde, wenn AEW mal eine Show nicht mit einem Match beginnt, muss es eigentlich schon ein knaller Segment sein und für mich war es das bis dahin zumindest. Ja, finde ich auch absolut, weil Page ist gerade wirklich auch so auf dem Höhepunkt. Alleine schon, wie er reinkam, sein Gesicht, dann dieses so, ey, ich weiß absolut nicht, warum ihr für mich cheert, deutsches Wort. Jubelt, danke. Gerne. das finde ich richtig cool, weil er ist auch so reflektiert, aber trotzdem irre. Irgendwie, ich mag den Charakter total gerne, weil ich meine, okay, ja, er wurde von den Fans irgendwie face geturnt. Ich weiß nicht, ob das ganz so geplant war, wie es passiert ist. Aber es macht Sinn und es ist dadurch ein mehrschichtiger Charakter. Und ich finde nicht, dass man da, einige hatten irgendwie so eine Art Closure gewollt, aber ich finde, braucht man gar nicht. Ich meine, die Beziehung zwischen ihm und Swerve kann ja auch so bleiben, wie sie ist. Ich finde das eigentlich ganz cool. Die haben halt Geschichte miteinander. Die haben sich halt alles angetan, was man sich gegenseitig antun kann. Und jetzt ist irgendwie so die Cooldown-Periode quasi, wo beide erkennen so, war es das wirklich, musste das sein? Nicht irgendwie mega. Ja, und ich finde, man kann gerade bei den beiden ja auch immer offen lassen, dass sie sich erneut irgendwie über den Weg laufen. Ne? Nur weil sie jetzt gerade auch so ein paar getrennte Pfade beschreiten, sage ich mal, ist das ja, wie du sagst, immer noch nicht aus der Welt. Und man hat ja auch irgendwie mal angedeutet, dass beide auch als Gegenspieler der Death Riders auftreten. Und wer weiß, ne, der Feind meines Feindes ist mein Freund, ob sich da nicht doch irgendwie zumindest in einem weitesten Sinne dann sogar mal eine Zusammenarbeit in den nächsten Wochen, Monaten, wie auch immer, anbahnt. Finde ich halt super spannend. Ich habe es auch schon mit Stefan, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen besprochen. Was mir bei AEW gerade wieder sehr gut gefällt, ist, dass jeder überall irgendwie seine Nase so ein bisschen drinstecken hat und man einfach nie so genau weiß, ja, wer macht da mit wem irgendwie weiter. Später in der Show sind ja auch noch MJF und Ospreay aneinander geraten. MJF, der letztens auch mit Hangman irgendwie seine Aufeinandertreffen hatte, dann lauert Swerve noch irgendwo rum, die Death Riders und überhaupt, also ja, es ist halt nicht so dieses Booking, wir haben jetzt diese beiden Leute, machen Haken dran, dann kommt das nächste Segment, da sind diese beiden Leute und wir trennen alles voneinander, so irgendwie interagiert da jeder mit jedem und das ja, macht es sehr organisch, ein bisschen unübersichtlich, aber ich finde auch sehr spannend. Ja, es darf aber auch gerne ein bisschen unübersichtlich sein in den Shows, wenn es beim Pay-Per-View halt klar ist, wer jetzt gerade gegen wen antritt. Mhm. Ja, weil ja, vor allem dann, das Geile ist, dann weißt du nach dem Pay-Per-View halt auch, also du hast schon eine Erwartung davon, wie es weitergeht und das finde ich auch nicht schlecht. Ja, absolut. Genau, und ich sagte ja schon, bis dahin hat mir das Segment gut gefallen, denn ja, anschließend kam noch kurz die Don Callis-Family raus, ist dann aber so ein bisschen... Ja, Don Callis konnte dann irgendwie doch nicht so ganz mithalten mit Hangman und Ospreay, wie ich fand. Ja, dann gab es irgendwie da, ne, Ospreay hat sich ein bisschen provozieren lassen und hat gesagt, schick doch da 2 von deinen Goofies vorbei. Der Hangman und ich machen die fertig. Ja, Hangman Page schien davon noch nicht ganz so angetan zu sein, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es bei Beach Break im kommenden, ja, Mittwoch, heißt es dann Hangman Page und Ospreay, ich glaube, gegen Takeshita und... Ja, einen anderen aus der Don Callis Family. Ich weiß gar nicht, ob das schon feststand. Ich meine, ich hätte da irgendwo was gelesen, aber auf jeden Fall gegen 2 Leute aus der Don Callis Family. Was glaubst du denn? Können sie gegen den gemeinsamen Feind koexisten oder wird das eine Riesenkatastrophe für Page und Ospreay? Ich glaube, die machen die platt und dann am Ende stellen sie fest, oh, wir sind ja Gegner und dann gibt es einen Stare-Down. Stare-Down oder wird es dann physisch? Da, Josh Alexander und Takeshita. Ich habe es nochmal nachgeschlagen. Okay. Ja gut, das macht auch Sinn, ihn jetzt einzusetzen, ne? Ja. Den muss man jetzt zeigen. Ja. Nee, weiß ich nicht. Stare down. Okay, sind gespannt. Ich sehe noch nicht, dafür ist einfach noch nicht zu viel, genug Emotionen. Die sind jetzt wirklich das erste Mal direkt gegenübergestanden. Ospreay hat es auch noch mal so betont. Stimmt. Das ist das erste Mal, dass sie miteinander quatschen. Ja, echt erstaunlich, ne? Beides ja auch Veteranen und in Japan gewesen, irgendwie so das erste richtige Aufeinandertreffen. Ja, ich freue mich tierisch. Ich sag mal, die Preview für Double or Nothing gibt es jetzt natürlich noch nicht. Ist ja noch ein bisschen hin. Ist noch ein bisschen hin, aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Also ich finde das Match, es spricht irgendwie für beide etwas. So, das ist wirklich mal ein Match, wo ich werde mir ja höchstwahrscheinlich live anschauen, wo ich sehr gespannt sein werde, wer es dann am Ende gewinnt. Also für mich ja fast bei 50-50 so. Aber wie gesagt, da können wir gerne bei der Preview nochmal drauf eingehen, wer auch immer die dann macht. Ja, aber ich freue mich enorm auf das Match. Ja, ich muss sagen, beide Owen Hart Foundation Cup Tournament Final Matches. Das ist zu lang. Owen Hart Cup Matches. Okay. Beide sehr spannend, beide sehr gut aufgebaut durch das Turnier, deswegen finde ich das geil. Ich liebe halt Turniere. Mehr davon. Ja, da kommen wir nachher auch nochmal zu. Ja. Lustigerweise habe ich mir das nämlich auch notiert, weil ich bisher eigentlich das Damenfinale überhaupt nicht offen fand. Aber irgendwie durch die letzten Wochen haben sie es da für mich auch geschafft, das ein bisschen spannender aufzubauen. Aber können wir später nochmal drüber reden, will ich es gar nicht vorweggreifen. Deswegen, wir gehen ein bisschen chronologisch durch. nächstes Segment. Ich war schon überrascht, aber ja, erstmal kam das Hurt Syndicate raus, wir haben Crew gesehen, da dachte ich schon, okay, was machen die da? Ja, und MVP hat halt so ein bisschen drüber geredet und ich dachte so, ja, es geht ja jetzt eh nur um MJF und ne, der kommt jetzt wieder raus und dann vielleicht gibt es jetzt so 3 Daumen, aber eigentlich hat er noch gar keinen Verletzten. Hm. Aber MVP fing dann ja an, nee, eigentlich wollen wir jetzt auch mal wieder, ne, also wo sind eigentlich die, die uns die Titel abnehmen wollen? Ich dachte so, oh, geht ja doch mal wieder um die Tag-Team-Titel. Da kommt Topflight. Ich denke so, die Topflight, die haben letztens ihre Fehde gegen Crew verloren. Also da, die Tag-Team-Titel. Aber sag mal, sorry, dass ich unterbreche. Hast du dich einen riesigen Sprung dann gemacht? Was habe ich denn? Achso, ich habe das Match überschlagen, ne? Ja, und das mit FTA? Ja. Ich meine, das war jetzt nicht spannend, aber. Du hast recht, warum bin ich denn jetzt schon da gelandet? Das steht bei mir auch gar nicht da. Ja, es ist spät, meine Damen und Herren. Schneiden wir alles raus. Nein, schneiden wir wahrscheinlich nicht raus. Nein, stimmt. Die Peinlichkeit lasse ich drin. Ja, ich schneide, ja, ich habe die Macht. Nein, was recht steht bei mir auch. Das steht bei mir total mittig. Hm. Naja, gut. FDA, Stokely Hathaway. Ja, wir waren eigentlich bei den Kommentatoren, die Matchcard durchgegangen sind. Ja. Ja, okay. Mhm. Wurden unterbrochen von FDA und Stokely. Das kann man wirklich kurz zusammenfassen. Ja, die haben mal wieder Tony Schiavone bedroht. Und am Ende haben sie versprochen, Daniel Garcia eine Lektion erteilen zu wollen. Ja, ich glaube jetzt schon bei Collision haben sie das geplant. Ja, kein besonders spektakuläres Segment, du hast es ja gerade auch selber gesagt. Ich weiß auch nicht, wo man genau damit hin will, weil warum legt sich FTA halt jetzt mit einem Singles-Wrestler so an? Keine Ahnung, ich finde auch Hathaway noch nicht so wirklich etabliert, also noch sehe ich es nicht. Da muss ein bisschen mehr kommen. Na gut, ein Singles-Wrestler, er hat ja noch seine Buddies bei sich, also das funktioniert ja schon, aber es ist halt ja kein Tag-Team. Also es wäre irgendwie schlauer, die jetzt gegen ein Tag-Team zu stellen, aber vielleicht folgt das ja daraus. Sie hatten ja jetzt das Match gegen Paragon bei Collision und jetzt halt wieder dieses, ne, also es tritt ja wohl auch nur einer gegen Danny Garcia an. Ja, und es kann ja auch nicht das Ziel sein, dass es nachher zu einem großen Match zwischen FTA und 2.0 kommt. Also ich meine, 2.0 hat man ja auch schon drin in der Fehde. Also vielleicht kriegt Garcia einen coolen Tag-Team-Partner. Ja, wen? Adam Cole. Das ist ja vom Paragon, der noch fehlt und der jetzt, keine Ahnung, der auch mit Danny Garcia zu tun hat. Also mir fehlt da ein bisschen die Fantasie, wenn man mit FTA dahin will. Max Caster. Ja. Finde ich auch nicht sehr wahrscheinlich. ich gehe auch gerade im Kopf die Card durch, das Roster durch, aber boah, ich weiß es nicht. Naja. Was ich aber ganz spannend finde, ist halt, dass FDA in ihren Augen immer noch die guten Leute sind. So, und jetzt müssen sie Daniel Garcia halt eine Lektion erteilen. Aber das wird ihnen ja noch viel mehr wehtun, weil sie sind ja die guten Typen. Aber Daniel Garcia muss jetzt einfach mal eine Lektion lernen. Und ja, Tony Schiavone sowieso. Und ja, ich mag das irgendwie so böse, was heißt böse, halt die Heel-Charaktere, die aber in ihren Augen halt absolut nichts falsch machen. Und ja eher von ihrem Temperament vielleicht manchmal zu so Aktionen getrieben werden. Ja, ja. Sind die Donald Trumps des Wrestling. Entschuldigung. Uff, das ist jetzt ein Vergleich, den ich, ja, den hätte ich jetzt so vielleicht nicht gezogen. Sorry, ich habe gerade noch heute Show geguckt, bin aufgestanden und wir haben die Aufnahme gestartet. Das war irgendwie für mich nicht gut. Also machen wir gerade ein Satire-Format, das finde ich ja hervorragend. Hat ja mein Humorlevel vielleicht ein bisschen verschoben. Alles klar. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr den vielleicht passend findet oder vielleicht doch einen anderen genommen hättet. Ich hätte wohl einen anderen genommen. Aber ja, grundsätzlich mag ich halt so ein bisschen vielschichtigere Charaktere. Und ich glaube, nach all der, ne, sie waren ja eigentlich sehr viel als Faces unterwegs, gerade nach ihrem ja komischen Run bei WWE so. Und jetzt ein bisschen als Heels finde ich eigentlich ganz angenehm. Und? Dadurch kann keine Fehde mit den Young Bucks erstmal stattfinden, was ich ganz gut finde, weil die Teams sollte man noch bitte eine ganze Weile auseinanderhalten. Das stimmt. Die Geschichte ist gerade halt einfach mal ein bisschen auserzählt. Das hatten wir oft genug, ne? Mhm. Ja. Ja, genau. Also für euch wird das Match dann schon gewesen sein, weil der Podcast frühestens morgen früh rauskommt oder morgen Mittag oder wann auch immer. Dann war, ne, Collision schon, weil es diesmal in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist. Ich glaube, wegen der Eishockey-Playoffs NHL am Wochenende, genau. Aber jetzt für uns in ein paar Stunden heißt es einer der beiden von FTA gegen Danny Garcia. Ja, dann folgte das Four-Way-Match. Ein AW Women's World Title Eliminator. Toni Storm, Thunder Rosa. Ja, und dann ziemlich random irgendwie Penelope Ford und Anna Jay. Und beim Gucken dachte ich mir so, also gut, Harley Cameron hatte ja gerade erst ein relativ großes Match verloren, aber ist irgendwie, die hat ja dann Anna Jay motiviert, aber meinetwegen. Aber warum zum Teufel steht Penelope Ford in dem Match, die ja eigentlich nur der Sidekick von Megan Bain ist? Megan Bain kam dann aber zumindest später noch und hat auch ganz schön da dominiert, bis Harley Cameron sie mit, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aus dem Ring geworfen und auch in den Backstage-Bereich verjagt hatte, wovon dann am Ende Toni Storm profitieren konnte und erneut gewann, sodass es wieder keine Number-One-Contenderin für ihren Titel gibt. Ja, Four-Way-Matches grundsätzlich oft actionreich und ich fand es auch hier ganz gut. Ja, aber irgendwie Megan Bain, obwohl sie nicht die Teilnehmerin war, thronte trotzdem über allen anderen, fand ich. Wie hast du das gesehen? Ja, ich... Also ich finde es cool, dass Toni quasi ständig Matches hat, aber weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es schlau ist, da Eliminator-Matches die ganze Zeit rauszumachen, nicht einfach Title-Shots zu nehmen, weil das wirkt schon ein bisschen wirklich sehr mutig. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also wenn jetzt so ein Four-Way so ein Eliminator-Match ist, klar, okay, ja, aber so eine Open Challenge wäre ja eine mutigere Sache. Ich verstehe, ja, was du meinst. Hm? Und jetzt an dem Punkt, das war halt echt nur, damit die Sache mit Megan Bain passieren kann. Thunder Rosa war irgendwie so, die am meisten überhaupt nicht reingepasst hat. Ja, vom Standing her vielleicht noch eher als Penelope Ford, aber ja. Ja, vom Standing, aber von der Story her halt nicht, ne? Ja. Ja, generell irgendwie ein sehr merkwürdig zusammengewürfeltes Match, was, wie gesagt, nur dafür diente, Megan Bain nochmal auftreten zu lassen, die sich ja auch in Position bringt, da irgendwie ja nochmal einen Anlauf in Richtung Titel zu machen. Also eigentlich kommst du ja gar nicht drum herum. Also, oder? Ja. Also, deswegen, ja. Also ein Match, was ja 11 Minuten lang, hätte meines Erachtens dann auch ein bisschen kürzer sein können. Klar, ist schön für die Damen, sich ein bisschen zeigen zu können, keine Frage, aber so einen richtigen Mehrwert hatte es einfach nicht. Nee, das so definitiv nicht. Alles klar. Dann spule ich jetzt mal 20 Minuten zurück. Und ja, auf einmal kam Topflight raus. Also, wer jetzt noch weiß, wo ich vorhin war, gut ab. Genau, also, Hurt Syndicate und sie sprachen über die nächsten Number One Contender und dann war es tatsächlich Topflight, die ja von ihrem Standing her auch bei einer schlecht gebuckten Tag Team Division eigentlich nicht in diesem Spot sein sollten. Sind sie auch nicht. Denn MJF kam schließlich dazu und hat gezeigt, dass auch er Leute verletzen kann. Ja, aber mehr als ein schwaches Grinsen von Bobby Lashley hat es jetzt auch nicht hervorgebracht, der uns nochmal eine Woche zappeln lässt. Gibt es nächste Woche den Daumen nach oben? Warte mal, wie viele Wochen sind es jetzt mit? 4 oder 5 bestimmt. Ich meinte, bis Double or Nothing haben wir jetzt noch 2, richtig? Ach so, ja, ist der 23. glaube ich. 25. oder? 25. genau. 2 Dynamites noch, ja, der Sonntag. Hm? Ich glaube, sie ziehen das noch so lange? Keine Ahnung, also wir hatten ja nachher, da kann ich ja schon mal vorweggreifen, gab es noch mal ein ganz kurzes Segment, wo Alicia Atu dann Bobby Lashley und Co. abfing und sagte, ja, will er nicht schon mal einen Einblick geben? Und dann war irgend so ein Anwalttypi da, von dem ich noch nie irgendwie was gesehen oder gehört hatte, der seinen Mandanten dann empfohlen, nee, äußert euch erst nächste Woche. Keine Ahnung. Die Frage ist halt, wo man damit hin will. Ich hatte schon mal spekuliert, ob es halt MJF gegen Lashley dann bei Double or Nothing gibt, um die Aufnahme, also ne, mit der Stipulation Aufnahme in die Gruppierung oder nicht. Andersrum gibt es halt noch die Tag-Team-Titel, also deswegen, ich bin mir da sehr unsicher. Ich weiß es auch nicht. Aber das ist eigentlich das Coole an der Storyline, dass man überhaupt gar nicht weiß, wo es hin soll, so richtig. Ja. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool. Das ist mal was anderes, was MJF zu tun bekommt. Normalerweise müssen andere für ihn Sachen erfüllen, damit sie ein Match mit ihm bekommen oder irgendwas. Ja. Und jetzt ist es mal komplett umgedreht. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Und ich finde, das sollten sie auf jeden Fall mal ansprechen. Ich meine, die ganze Sache mit Cody, mit Wardlow. Ich habe den Namen vergessen, weil ich den auch irgendwie aus meinem Gedächtnis schon wieder so komplett rausgelöscht habe. Leider, immer wieder verletzt, immer wenn er Fahrt aufnimmt. Ja. Ja, das ist umgekehrt, das finde ich irgendwie cool. Also, ja, können sie gerne noch ziehen, aber es muss halt dann irgendeinen Payout dann beim Pay-Per-View geben. Mhm. Aber in welche Richtung? Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann auf die Tag-Titel gehen, weil außer MJF greift dann ein und kostet sie. Ja, das ginge natürlich auch. Aber dann muss es ja noch bis All-In fast ziehen. Also, und das sind noch ja, das zwei ist lange Monate irgendwie, ne? Also, das glaube ich nicht irgendwie. Nee. Aber dass er dann vielleicht in die Gruppierung kommt und dann. Aber das hält ja nicht lange. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber also, das könnte ja bis All-In halten. Ja, vielleicht. Ist ja jetzt nicht so mit lange. Und brechen, ja. Hm. Ja. Also langsam ja, erzählen kann, AEW, das haben wir schon. Ja, das stimmt. Und das Lustige ist ja, um deinen Punkt nochmal aufzugreifen, MJF macht gerade wahnsinnig viel, um in die Gruppierung zu kommen. Und das ja eigentlich seit Jeff Jarrett ja mit der Absicht, eine Abkürzung in Richtung World Title zu nehmen. Und seitdem fährt er ja, keine Ahnung, so viele Umwege. Ja. Und das ist ja total ironisch irgendwie. Also das gefällt mir auch total gut. So eigentlich sucht, ne, er will erst sich mit Jeff Jarrett verbrüdern, jetzt mit denen, um halt schnell an den World Title zu kommen. Und es klappt halt alles nicht. Und er hängt da mit irgendwelchen Leuten rum und versucht dies und das und jenes und verliert einen Ferrari und was weiß ich. Also ja, doch, schon sehr amüsant. Ja, ist aber auch gut erzählt, weil ihm steht halt sein eigenes Ego quasi im Weg. Also jetzt will er rein aus Prinzip dann noch rein, ob ihm das was bringt oder nicht. Ja, das stimmt. Ja, und hatte später, gab es auch hier noch ein, auch bei Alicia Atu, glaube ich, war es ein Interview mit Will Ospreay, was MJF dann gecrashed hat. Ja, wo es dann auch schon theoretisch aufgebaut wurde, dass die beiden vielleicht irgendwann auch um, so wie MJF sagte, seinen Titel dann antreten. Ist natürlich nur ein weiter Weg. Erstmal muss Ospreay gegen Hangman gewinnen, dann muss Ospreay gegen Moxley gewinnen. Dann kann man eventuell darüber reden, dass MJF vielleicht gegen. Aber es ist ein cooles Foreshadowing. Also das kann man dann hinterher nochmal aufgreifen. Genau. Und wenn man die beiden jetzt schon ein bisschen miteinander fehlen lässt, dann ist das Match dann später umso spannender. Ja, das meine ich halt. Ne? MJF hat ja auch mit Hangman immer wieder seine Berührungspunkte. So, er geht ja eigentlich nur Moxley und den ganzen Leuten, die auch eine krasse Überzahl einfach haben, aus dem Weg. Also mit allen anderen legt er sich eigentlich schon so ein bisschen an. Also irgendwie, da ergeben sich so viele Möglichkeiten, egal was du jetzt eigentlich machst. Also ja. Ist auch gut, dass AEW so das macht, bei dem Pech, was Verletzungen und so angeht. Das stimmt. Du hast nicht mehr die MJF Adam Cole Schiene, wo die irgendwas dann, ja. Genau, daran dachte ich auch, ja. Ah, der Devil. Schade, dass er erstmal ein Jahr ausfällt. Naja. Der hat sich ausgedevilt in dem Fall, ja. Ja. Was sich noch nicht ausgedevilt hat, sind sowohl die Death Riders als auch die Elite. Ja, die Elite, die erstmal mit Okada und Ricochet backstage standen. Ricochet hat gesagt, ja, ich bin Experte, ich weiß die Schwachstellen von Swerve Strickland und allen anderen sowieso, also machen wir nachher das Trios-Match und wir gewinnen das. Also EWR und Okada sind halt abgezischt. Und dann wollten die Bucks in ihre Umkleidekabine, aber da saßen die Death Riders drin. Ja, mehr haben wir leider nicht gesehen, weil Marina Shafir mit ihrem, ich weiß gar nicht, also Marina Shafir muss, glaube ich, wirklich aufpassen. Die hat immer diesen einen Gesichtsausdruck, dass der sich nicht einbrennt. Also immer wenn die in den Shows ist, hat sie genau diesen einen Gesichtsausdruck. Ja, naja, sie schlossen auf jeden Fall die Tür. Wir haben noch keine Information bekommen, was genau besprochen wurde. Und auch da bin ich sehr gespannt, weil die Bugs wirkten schon so, als ob, als ob ihnen das Herz in die Hose gerutscht ist, sage ich mal. Also die Oberhand, da scheinen schon die Death Riders zu haben. Aber was hatten die da zu bereden? Tja, wie machen wir das Ganze noch schlimmer? Wir nehmen die gescheiterte Faction The Elite, wir nehmen die extrem nervige, noch nicht ganz gescheiterte Faction Death Riders, machen sie zusammen und nerven damit noch mehr. Das? Die Elite Riders? Oh ja. Naja, weil das Ding wird ja bei All In sein Ende finden. Also da gehen ihnen ja hoffentlich auch so Tony Khan so. Von aus. Ja. Entweder, dass die Storyline endet oder das Fandom endet oder so. Alle verlassen oder die geschlossen. Oder ja. Ja, das jetzt nicht. Und es gibt es auch noch, wenn es AEW schon nicht mehr gibt. Aber ich glaube, da gehen alle Fans einfach raus, weil es Gibt es noch irgendjemanden auf dem Planeten, außer ein paar wenige über John Moxley-Fans, die das noch so gut finden? Gibt es euch da draußen? Ja, schreibt es gerne auch irgendwo in die Kommentare oder wohin auch immer. Ohne Morddrogen. Ja. Also ich muss ja sagen, ich bin fast froh, dass die Elite jetzt wieder da ist, weil es jetzt zumindest irgendwie, irgendwo möchte ich schon wissen, was man da erzählen will, wie die Verknüpfung zwischen denen ist und warum die Young Bucks da immer so devot auftreten denen gegenüber. Also ne, was haben die vielleicht gegen die in der Hand oder was passiert da? Das meines Erachtens tut dieser absolut viel zu lang gezogenen Story gerade zumindest ein bisschen gut. Ich hoffe einfach, dass da auch irgendwas bei rumkommt. So. Ja, wäre halt schön, wenn mal irgendwann irgendwas erklärt würde. Wir haben ja bei der Elite schon nicht verstanden, was da eigentlich passiert ist. Warum sind die abgehauen? Warum haben die Sachen verbrannt? Mhm. Und bei den Death Riders hören wir seit, Himmel, Herrgott, wie lange ist das schon? 10 Monate? Dass die 4,5 Jahre, aber. Ja. dass sie irgendeine Higher Mission haben. Aber wir wissen immer noch nicht, was die Mission ist. Nee. Ist ein bisschen wie ein Kult, aber keiner weiß genau, wo die eigentlich hingehen. Fliegen wir jetzt zum Mars? Lassen wir uns alle begraben? Bieten wir jetzt Vampire an? Was denn jetzt eigentlich los hier? Ja. Wir wissen ja noch nicht mehr, als was wir cosplayen sollen, wenn wir keine Ahnung haben, was die da eigentlich darstellen. Ja. Wenn du als Death Rider dich verkleiden willst, das stimmt. Was willst du machen? Kannst nur nackt gehen. Ja, so wie Pack meinst du, ja. Die fingen nur ein bisschen an und ein paar Knie schon oder fertig. War das so eine gute Idee, so spät aufzunehmen? Doch, eine super Idee. Ja, also schauen wir mal, wie es da weitergeht bei den Death Riders. Viel mehr gab es von denen jetzt auch nicht zu hören zumindest. Später sind sie noch mal kurz aufgetaucht, aber das machen wir dann doch chronologisch. Genau. So, jetzt will ich nicht wieder alles überspringen, aber meines Erachtens kam dann das Match um die Ring of Honor World Television Championship. Ja. Und da habe ich mich geärgert, weil ich mag dieses Entrance-Theme von Nick Wayne total. Und einfach nach den ersten 3 Akkorden kam dann natürlich von Christian Cage das Theme und ich dachte so, Mann, hättest du nicht noch ein paar Sekunden warten können? Naja, auf jeden Fall Christian Cage hat wieder die ganze Aufmerksamkeit an sich gerissen und dann kam ja ein alter Weggefährte, auch aus Detroit, ein Lokalmatador Rhino, unterlag dann aber tatsächlich innerhalb von 3,5 Minuten. War das echt so kurzes Match? Das kam mir irgendwie länger vor. Ich bin auch verwundert, aber es ist 3,5. Okay. Gut, dann nehmen wir das so hin. Wie kam mir das länger vor? Nach der Killswitch, also nach dem Move von Christian Cage. Und alle dachten, er legt seinem Sohn, in Anführungsstrichen, wieder den Gürtel um, aber diesmal nicht. Er hat den Gürtel verächtlich vor seine Füße fallen lassen. Das Patriarchat scheint so ein bisschen am Ende zu sein, denn auch die Mutter Wayne blieb bei ihrem Sohn, nahm ihn in den Arm. Und Kip Sabian, ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, wo der mitgegangen ist. Der ist ja einfach nur Christian daher. Okay, aber das ist bei dem ja auch egal. Ich glaube, der hat null Mehrwert gehabt in dieser ganzen, also ich weiß gar nicht, warum sie den dabei hatten, aber ist ein anderes Thema. Damit er nicht wieder mit einer Papiertüte rumläuft über dem Kopf. Aber das hatte mehr Mehrwert als blöd lächelnd bei jedem. Der hat ja noch nicht mal ein Wort gesagt. Hat er mal genickt, aber das war es dann auch. Genickt. Ja. Naja, egal. Mutter blieb auf jeden Fall bei ihrem Sohn. Da scheint es jetzt den Bruch zu geben. Wo geht es jetzt hin? Christian Cage gegen Nick Wayne um den Titel? Oder verabschiedet sich Nick Wayne dann jetzt erstmal aus den Shows? Er hat ja auch noch, das wirst du besser wissen, wann er da bei New Japan ist. Aber ich meine, das ist jetzt auch nicht mehr so lange hin, oder? Ja, ist jetzt. Ja, also so dann der Grund, ihn aus den Shows zu schreiben. Ich meine, es gab jetzt nicht den Riesenangriff, aber dass wir jetzt erstmal nur Cage sehen die nächsten Wochen. Glaubst du, dass es jetzt schon der Turn war? Und nicht, ja gut, aber bei Collision werden sie es ja nicht machen. Gute Frage. Also angekündigt. Obwohl, ich fände es gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Weil es muss ja nicht immer sein, dass einer komplett gemault wird. Mhm. Ja, ich finde, er hat ihn da jetzt schon ganz schön stehen lassen. Und es, also klar, kann es dafür auch noch irgendwie eine Erklärung geben. Er wollte gucken, wo die Loyalitäten liegen oder was weiß ich. Und Mother Wayne muss dann drunter leiden oder so, aber sei es für mich schon, also das, der Gesichtsausdruck war halt auch so ein sehr verächtlicher irgendwie. Aber nee, geht ja gar nicht. Warte mal, wenn ich jetzt doch in Collision kann er noch auftauchen, aber dann nicht mehr, weil das geht jetzt am Samstag los. Okay. Ja, aber warte mal, was habe ich Donnerstag? Jetzt der 10. ist der Samstag, ja. Ja. Ja, das ist jetzt genau in der Nacht von 8. auf 9., also für die Amis am 8. abends. Das heißt, er könnte dann am 9. trotzdem locker rüberfliegen. So. Nee, warte mal, es fängt ja schon am 9. dann an. Ach, Zeitrechnung. Nee. Ich glaube, dann ist er wirklich raus. Okay. Ja, dann wird es ja Christian Cage erklären müssen mit einer Promo. Ja, und der ist ja auch für den Pay-Per-View dann raus, weil das geht ja bis Juni. Aber ich muss auch sagen, Christian Cage, also ich bin nie der Riesenfan geworden, aber den wirst du jetzt ja wohl nicht für ein Ring of Honor Television Championship Match nehmen. Also nee. Ich fände es halt cool, wenn er jetzt irgendwie noch eine letzte Story mit Edge hätte und genau. Oh Gott, wenn Rhino noch mit dabei wäre, das wäre so cool. Ja, ich habe ja schon spekuliert eigentlich, so FTA, ne? Also Cope soll ja auch vor Rückkehr in die Shows stehen, aber irgendwie Christian Cage, also... Weil ich habe halt gedacht, dass die beiden gegen FTA gehen, aber dafür ist Cage ja eigentlich noch viel zu heelig. Also. Ja, das müssen sie dann ein bisschen später machen. Ich glaube auch nicht, dass das Retirement jetzt sofort kommt, aber... Nee, das glaube ich auch nicht. Oh, das wäre ein geiles Retirement-Match. Ich würde den auch nochmal, weiß ich nicht, bei denen, also bei den Hardys hätte ich eher ein Problem gehabt, aber bei Edge und Christian hätte ich kein Problem, wenn die auch nochmal die Titel holen. Nö, das stimmt, aber eigentlich brauchen sie den auch nicht. Brauchen also, sie nicht, aber... das tut weder den Titel noch denen irgendwas. Ja, aber ja, stimmt. Wobei, sie sind gerade tatsächlich mal bei einem Team, bei dem sie gut aufgehoben sind. Stimmt schon. Deswegen, ich glaube nicht, dass das irgendjemand was hilft. Aber so nochmal als Team, als eine fette Fehde gegen jemanden wäre schon geil. Also ich würde es auf jeden Fall feiern und mein Teenager selbst wäre auch sehr happy. Ja, also ich finde, das mit FTA würde sich halt irgendwie anbieten, aber da müssen halt Christian Cage noch in diese Richtung bekommen. Mal schauen. Also Nick Wayne erstmal raus anscheinend. Ja, er hat ja dann noch Kip Sabian. Vielleicht darf der ja dann mal irgendwas sagen, machen, außer von Hook verprügelt werden. Das ist so schlimm eigentlich, weil der ist ja ein wirklich guter Wrestler und eigentlich, der funktioniert als Face auch richtig gut. Ich finde. Aber das sieht halt keiner. Ich finde, es sieht halt auch total affig aus, wenn du jedes Mal dabei stehst und nie was sagst. Also ich weiß nicht, selbst Brian Keith darf reden. So, warum darf dann Kip Sabian nicht reden? Also, naja, wie gesagt, wir werden sehen. Jetzt sind die Waynes dann anscheinend erstmal raus. Genau, gucken wir mal, was Cage... Er wird sich ja irgendwann, denke ich mal, äußern. Ich sag mal spätestens nächste Woche Mittwoch. Vielleicht auch, ja, für uns in der nächsten Nacht schauen. Aber wahrscheinlich eher bei Dynamite, ne? Gut. Würde ich auch glauben, ja. Danach das schon angesprochene Trios-Match, Young Bucks und Ricochet, und er hat tatsächlich seinen Masterplan gegen Strickland, Speedball, Mike Bailey und Mark Briscoe. Ja, Matthew Jackson mit dem Small Package gegen Strickland, also quasi eine Art Einroller. Well scouted, würde man vielleicht im Englischen sagen. Ja, gut aufgepasst, gut studiert, das Moveset von Swerve Strickland und der etwas überraschende Sieg, oder beziehungsweise ich hätte nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet Strickland da gepinnt wird. Ja, ich finde etwas überraschend, ist auch sehr milde ausgedruckt, aber ich war so, hä, was? Ja, also von den dreien ja wirklich der einzige, wo ich jetzt gesagt hätte, auf keinen Fall. Also ich bin einfach von Briscoe ausgegangen. Ja, eigentlich also schon, klar. Ja. Ja, und auf einmal wird das Strickland gepinnt. Ja, also ich denke mal, da wird es auch... Aber auch da, ne, Ricochet und Strickland, man denkt, das ist vorbei, aber trotzdem ist das irgendwie auch immer noch cool, dass die beiden was miteinander zu tun haben. So, mir hat es ein bisschen gefehlt, dass man sich nicht über Ricochets Haarschnitt lustig gemacht hat, aber naja. Dafür war vielleicht einfach keine Zeit. Aber ich fand auch Swerves Gesichtsausdruck dann hinterher ganz gut. Der hat erzählt, dass es auf jeden Fall nicht einfach nur eine Niederlage war, sondern dass damit noch irgendwas passiert. Ja, genau. Und also man, ne, da sieht man auch wieder das schauspielerische Talent, was Jan Swerve Strickland auf jeden Fall hat, wie geschockt er einfach reingeguckt hat. So, das hat man ihm ja wirklich abgekauft. So, ist das jetzt gerade echt passiert? So, meine Güte, dass mir so ein Anfängerfehler irgendwie passiert oder was auch immer. Ja, das ich fand ich sehr stark. Ja. Und ich fand es cool, dass sie da eine Ernsthaftigkeit reingebracht haben, weil ich meine, mit den Bucks ist schon immer so ein bisschen spotfest, war es ja auch hier, aber gleichzeitig war es halt auch ernster. Das fand ich echt gut. Also das Match hat mir richtig gut gefallen. Ja, ich fand's auch gut. Dafür, dass es ja eigentlich ein relativ zufällig zusammengewürfeltes Trios-Match war, fand ich es auch sehr gut. Bin da auch sehr gespannt, wie gesagt, mit den Young Bucks. Irgendwie eine kleine Ricochet-Allianz. Okada hüpft da noch ein bisschen rum. Die Death Riders, die da irgendwie eine Rolle spielen. Auch so ein, ne, auch so eine Gruppierung, Tag-Team, wie auch immer, die da gerade in ganz viele Richtungen gehen können. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Ja. Dann das angesprochene Interview von Will Ospreay. Es war doch bei René Paquette, nicht bei Elisha Atu. Ja, der dann mit MJF aneinander geraten ist. Der dafür, dass er im Wembley-Stadion eigentlich ziemlich unterlegen war, ganz schön große Klappe hat. Ja, aber Ospreay hat ihm dann auch klar gemacht, auch wenn niemand auf dem Level des Teufels ist, ist er noch ein Level oben drüber. Also da haben sie ein paar schöne Wortspiele mit ihren Levels gemacht. Das hat mir ganz gut gefallen. Ja, haben wir, glaube ich, ausreichend besprochen vorhin. Ja. Außer du hast noch was dazu zu sagen. Nö. Gut. Dann kommen wir auch zum angekündigten Sit-Down-Interview. Ja, und da hat man irgendwie geschafft für mich, Jamie Hayter gegen Mercedes Moné noch mal ein bisschen offener zu gestalten, als ich es eigentlich gedacht hätte. Hätte es mich vor, also man hat es ja im Podcast auch gehört, alles als ein Sieg von Mercedes Moné hätte mich krass überrascht. Aber irgendwie, Mercedes Moné bringt da einfach auch eine Ernsthaftigkeit in die ganze Fehde rein und hat halt auch hier wieder nötig, Jamie Hayter dann von hinten nochmal zu attackieren, wo man dachte, das ist vorbei. Sie griff natürlich dann irgendwann ein in das Interview, hat dann auch erst ja von Jamie Hayter ein bisschen was abbekommen, wurde dann über einen Balkon in der VIP-Arena da auf so ein Podest geworfen und ist dann eigentlich abgehauen. Jamie Hayter posierte dann schon am Pokal und dann kam Moné später doch noch mit dem Statement Maker, glaube ich, heißt der Move. Bin mir nicht ganz sicher, dieser Würgegriff da, bis dann die Referees dazu kamen. Ja, aber irgendwie, wie gesagt, vor zwei Wochen hätte ich noch gesagt, ach, das gewinnt Moné auf jeden Fall. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr ganz sicher. Es wäre halt die erste Niederlage seit Ewigkeiten. Ich glaube, die erste Niederlage bei AEW. Aber Jamie Hayter ist ja auf jeden Fall jemand, die Tony Khan relativ hoch einschätzt. Ja, wie würdest du die ganze Situation mit den beiden Damen einschätzen? Also ich finde es auch cool, dass sie Hayter aufbauen, aber sie hat halt noch nicht den Hype, den sie hatte, bevor sie sich verletzt hat. Das ist leider so ein bisschen das Problem. Deswegen... Ja, nee, ich sehe es nicht. Also ich sehe den Titel nicht wechseln. Ich finde es cool, dass sie ein bisschen Fragezeichen reingemacht haben. Aber jetzt der Angriff auf den Rücken. Meine Vermutung ist, dass sie die Verletzung von Hayter mit reinbringen und dass das dann quasi so der kleine, ja, die kleine Flucht wird, ohne dass Hayter dann das Gesicht verliert. Die kann man dann weiter aufbauen und vielleicht dann tatsächlich am Ende sie dann ihr den Titel gibt. Aber jetzt beim ersten Versuch nicht, nein. Ich mir nicht vorstellen. Ich finde übrigens, ich mag Haters neues Outfit-Charakter-Look irgendwie nicht so. Finde ich eigentlich auch, aber irgendwie in dem Raum passte das wahnsinnig gut. Also irgendwie, sie hatte da auch sehr ähnliche Farben an, wie einfach der Raum dekoriert war. Also ich fand, sie passte da rein. Es erinnerte mich total an so ein Scooby-Doo irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Ja, danke. Ja, oder? Okay, ich wollte es nicht sagen. Aber also gut, ich bin da nicht so drin, aber irgendwie die Charaktere, die kenne ich so ein bisschen. Irgendwie dachte ich so, das ist jetzt wie eine Verfilmung von Scooby-Doo. Ja, ja. Aber es passte einfach auch zu dem Raum. Also ausgezeichnet, aber ich stimmt schon. Ich fand sie vor ihrer Verletzung sah sie irgendwie stimmiger aus. Ja, es war ein bisschen weniger clownig ernst zu nehmen da. Es ist jetzt fast schon ein bisschen wie eine Parodie von sich selbst. Das finde ich ein bisschen schade. Aber wie heißt sie denn? Weiß ich nicht, ich kenne nur Velma, aber ich weiß nicht, ob das Velma ist. Nee, Velma ist die mit der Brille. Merk, ich habe Scooby-Doo nie gesehen. Ich weiß noch nicht mal, warum ich Velma kenne, ehrlich gesagt. Gerade. Ja. Naja, ich Daphne. Weiß nicht. Daphne, meinetwegen. Hätte ich nicht gewusst. Ich stimme, ja, bestimmt. Daphne. Daphne Hayter. Perfekt. Ja. aber wenn wir das vorausblicken, heißt es dann natürlich Moné gegen Toni Storm bei All In. Titel gegen Titel ist ja auch nicht immer so ideal. Ich meine, da wird sich die zukünftige Elite aber wahrscheinlich mit beschäftigen müssen, wenn sie das bespricht. Aber zum Glück wir nicht. Oh, wait. Wer weiß. Dann aber am 23 Uhr. Perfekt, genau. Ja, ich bin da nicht so begeistert. Ich hoffe irgendwie, also ich glaube es nicht und irgendwie ist, ne, ich habe schon mal gesagt, Mercedes Monet gefällt mir auch echt gut, aber eigentlich würde ich um der Titel willen hoffen, dass Jamie Hayter halt gewinnt und wir nicht Titel gegen Titel bei All-In bekommen. Ich bin da, egal bei welcher Liga, nie Fan von gewesen. Ja, es stellt einen auf jeden Fall hinterher vor Probleme. Genau. Aber warum muss man unbedingt Titel gegen Titel machen? Man kann doch auch sagen, der eine ist halt off-topic hier. Ja, klar, aber dann hat er trotzdem Monet nachher beide Titel. Oder sie verliert natürlich. Das kann natürlich sein, dass Toni Storm den Titel verteidigt. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Das ginge natürlich. Ja, weil selbst wenn sie beide Titel hat, na nee, das ist auch irgendwie. Ja, aber dann musst du einen niederlegen, das ist auch immer doof. Ach, keine Ahnung. Wie gesagt, da können sich dann schöne Grüße an das zukünftige Lead Hour Team. Ihr macht das schon. So. Von zwei Damen zu zwei weiteren Damen, die, ja, ich glaube, im letzten Jahr war es alles noch, einige Kapitel miteinander geschrieben haben. Chris Statlander, Willow Nightingale. Chris Statlander, die in der Zeit, ja, ich sag mal, Big Show Konkurrenz gemacht hat bei Face und Heel Turns. Ja, wollte sich jetzt, glaube ich, so habe ich es ein bisschen verstanden, bei Willow Nightingale entschuldigen, auf jeden Fall wieder ein bisschen persönliche Nähe aufbauen, wie auch immer. Ja, aber Willow wollte davon eigentlich gar nichts wissen, ist ja auch noch auf Death Rider Jagd. Ja, also sie kann Chris Statlander ihre Taten nicht vergeben, aber wenn sie Bock hat zu kämpfen, könnte man das machen und die beiden hatten, also für uns haben, bei Collision ein Match gegeneinander. Ja, ich weiß halt nicht, egal in welcher Konstellation, ob ich Statlander Willow unbedingt brauche. Andersrum ist es tatsächlich gerade um Statlander ja auch ein bisschen still geworden. Ihr könnte es ganz gut tun. Ist ja mehr ein Story-Match als jetzt ein richtiges Match, oder? Dementsprechend finde ich das jetzt nicht schlimm. Aber wie geht's denn da weiter mit den beiden? Wieder Freunde, leichte Annäherung. Statlander versucht Willow gegen Maria zu helfen, irgendwie sowas. Gegen Shafia, oder? Ja, Marina, nicht Maria. Ach so, ja, alles gut. Ich habe nur Rhea verstanden. Ich dachte, wir sind bei Rhea Ripley. Ich habe auch genuschelt. Ich war gerade abgelenkt, weil die Katze schon wieder versuchte, das Zimmer einzubrechen. Und ich hoffe, dass ihr nicht die ganze Zeit dieses Klonken hier hört. Ich höre kein Klonken. Dann hören es die Zuschauer vielleicht auch nicht, wenn wir Glück haben. ja, genau. Also vielleicht dann noch eine Verbündete gegen die Death Riders. Ja, wer weiß. Wie gesagt, Chris Statlander kann es, glaube ich, nur gut tun seit dieser komischen Zusammenarbeit. Beziehungsweise nicht mehr Zusammenarbeit mit Sockley Hathaway und Willow Nightingale und zusammen und gegeneinander und wieder zusammen und überhaupt. Ja, ist Statlander irgendwie, die ist da, aber so richtig mitbekommen tut man es nicht. So, deswegen. Ja, vielleicht ist es auch gar nicht schlecht gerade. Man muss mal ein bisschen von diesem, was auch immer damals passiert ist, wegkommen, damit sie irgendwie nochmal Neustart haben kann. Ich glaube dann, was auch immer, wenn sie jetzt Willow assistiert, dass sie dann hinterher mal eine ganz andere Fehde bekommt, auch gerne fernab von Titeln irgendwas, wo sie so ihre Zähne sich rein verbeißen kann, damit man dann mal vergisst, was vorher passiert ist. Ja, finde ich auch gut. Weil eigentlich finde ich Chris Statlander immer sehr unterhaltsam, aber das ganze Booking hat ihr auf jeden Fall nicht gut getan. Nee. Was uns oft auch nicht gut tut, sind Matches, in denen es um Geldpreise geht. Und bei der letzten Collision-Ausgabe gab es mal wieder ein 100.000-Dollar-Match, ja, was Rouge auch gewinnen wollte, aber am Ende war es Sammy Guevara. Aber Rouge hat seinen Schuldigen gefunden, und zwar Kevin Knight. Ja, der sollte jetzt ein Match gegen den Rainmaker Kazuchika Okada haben. Aber bevor es dazu kam, kam eben jener Rouge an und hat Knight nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Ja, wer sich mit dem Bullen anlegt, der spürt halt die Hörner. Das hat Kevin Knight getan. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, wir haben schon ganz oft über diese 100.000, 200, 400.000 Dollar Matches geschimpft. So richtig viel Mehrwert haben sie nicht. Aber zumindest wurde es hier mal aufgegriffen von Rouge. Ja, größerer Push jetzt für den Mexikaner, oder? Also erstmal, mich nervt das total mit diesen Geldmatches. Ich finde das so doof. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, woher sie kommen, warum sie da sind und was sie uns bringen sollen. In dem Fall nervt mich auch, dass es ein Eliminator-Match wäre, weil hier hätte ich jetzt irgendwie dann Title-Match doch cooler gefunden. Und ich finde, dass man Okada jetzt auch mal ein bisschen mehr Stärke zeigen lassen sollte, weil wir kommen ja Richtung Okada gegen Kenny Omega. Und ja, die New Japan geguckt haben, sind mega gehypt. Aber es haben nun mal nur, ich glaube nicht, dass die Prozentzahl derer, die die Fehde damals verfolgt haben, so hoch ist, die jetzt AEW gucken. War der Satz gerade? Egal, du weißt, was ich meine. Ja, also allein mit der Elite-Hour sind es ja, okay, doch, das könnte sogar sein, dass hier 60% sind. Ja, Julian, Thorsten, ich. Ja, Thorsten, okay, da war ich mir nicht sicher. Stefan und ich halt nicht, genau. Ja, ja, aber selbst wenn das Verhältnis so wäre, sind es immer noch ein großer Prozentteil an Menschen, die halt eben das nicht so genau verfolgt haben. Klar, die Legenden hat man gehört, aber man hat es halt nicht gesehen. Also bitte zeigt auch mal, es ist noch ein bisschen Zeit, aber es wäre jetzt eigentlich auch ein ganz, das wäre doch wirklich mal ein schönes, langes Match hätte das geben können. Kevin Knight ist noch frisch, gut. Da hätte man ein bisschen härteres Match machen können. Ja, und ist auch, ne, Okada stand halt auch dann im Ring, als Rouge rauskam und man merkte so, ach nö, damit habe ich nicht so, ne, so wie so in dem Comic oder so, der pfeifen dann noch irgendwie im Ring, damit habe ich gar nichts zu tun. Gucken wir mal, was Rouge da macht und ach ja, der will doch kämpfen. Ja, dann strenge ich mich jetzt auch an, ne? Also der Kampf war ja gut. 9,5 Minuten so. Ja, aber es war so ein bisschen am Ende so, oh, Busesöhrchen, ich muss nach Hause. Ja. Dann war es vorbei. Ja, hat dann nach dem Rainmaker auf jeden Fall auch gewonnen. Danach hat er dann noch 2 weitere Rainmaker gezeigt, also war dann noch nicht fertig mit Kevin Knight. Ja, und Mike Bailey kam dann nochmal raus, um Kevin Knight zu retten. Die beiden scheinen ja irgendeine Art der Zusammenarbeit zumindest zu haben. Oh, bitte, Tag Team. Bailey war es ja auch schon der, genau, Rouge und Dralistico nachher noch irgendwie vertrieben hat. Genau, also sein Best Buddy bei AEW anscheinend. Ja, wäre auf jeden Fall ein unterhaltsames Team. Ich fände es mega, weil ich mag beide sehr gerne. Mhm. Und zusammen begeben die mir auch echt. Also ich finde, die wirken irgendwie cool zusammen. Ja, sind ja auch, also ne, ich sag mal, von der Art des Wrestlings auch nicht ganz unähnlich. Beide schnell, agil. Das könnte schon gut passen. Wird dafür ja, top vielleicht irgendwann sehen. Ja, das Tag Team Division ist halt ein bisschen gerade. Und die können es vielleicht wieder ein bisschen helfen, dass es mehr Tiefe bekommt. Ich meine, wir haben gute Teams, klar, aber braucht mehr als nur 3 gute Teams, die ganze Zeit gegeneinander gehen. Vor allem, wenn die guten Teams nur Heels sind. Das ist halt auch ein bisschen problematisch. Ja, und ist ja für beide auch eine gute Möglichkeit, bei AEW mal so richtig anzukommen, direkt mit ein paar klasse Matches. Ich glaube, die beiden könnten ja in Tag Team Matches auch das Tempo sehr, sehr hoch halten. So, ich glaube, dass die da einfach wahnsinnig unterhaltsame Matches dann präsentieren könnten. Ja. Genau. Ja. Ja, Backstage hatten wir doch noch kurz die Don Callis Family. Der hat sich ein bisschen über die Outrunners lustig gemacht, die wohl gegen Roppongi Vice antreten wollen. Genau, aber sie wollen lieber gegen die Gesamt-, also er möchte lieber mit der gesamten Family antreten. Also sollen sie sich noch ein paar weitere Freunde suchen. Wann das passieren wird, wurde jetzt meines Wissens noch nicht gesagt. Also ich glaube, für Collision war es jetzt nicht angekündigt. Vielleicht nächste Woche dann bei Beach Break. Da werden wir bestimmt noch was erfahren. Genau, und dann kamen wir eigentlich schon zum Main Event. Also flugs durch auch mit der Show hier. Samoa Joe gegen Claudio Castagnoli. Bevor wir zu dem Match kommen, ich finde ja die Entrances von Castagnoli inzwischen Weltklasse. Ich meine, er verliert jedes Mal, aber irgendwie ist er immer wieder Endboss. Ne? Diesmal ist er aus dem Aufzug gekommen. Gegen Adam Cole hat er ja damals die Open Challenge angenommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo er da runtergestiegen ist, aber irgendwie so, die Musik ist echt klasse so, und wie er dann da immer eingefangen wird, da, wie gesagt, diesmal im Aufzug, das hat schon einen imposanten Eindruck, den er da irgendwie hinterlässt. Ja, ich finde es auch cool und irgendwie ist es auch gar nicht so schlimm, dass er verliert. Nee, wie gesagt, der hat irgendwie trotzdem so den Endgegner-Vibe. Also ja, trotz der in Anführungsstrichen Erfolglosigkeit. Ich meine, er geht ja auch nicht unter. Ne? Also mit Adam Cole haben wir halt einen Champion, mit Samoa Joe halt den Number One Contender für den World Title. Ist ja nicht so, dass er gegen irgendwen da verliert. Nee, es ist auch nicht so wie Archer, finde ich, wo er dann quasi wieder verschwindet, nachdem er verloren hat und dann wieder zu aufzutauchen und dann wieder Badass zu sein, sondern er bleibt da und Ja. Ja, und gegen Samoa Joe kann man halt auch einfach verlieren. Ja, ich meine, es war ja eigentlich logisch, dass der Number One Contender nicht gegen den gegen das untergeordnete Stable-Mitglied verlieren wird. Ja, gewann dann auch nach gut 10 Minuten im Kokina-Klatsch direkt abgeklopft. Wie zu erwarten war, dann nochmal die Death Riders raus, aber einer der neuen Ops, Powerhouse Ops, mein Gott, Ops, der Ops, kam mit Stuhl dann dazu und ja, da haben die Death Riders dann auf einmal nicht mehr viel gemacht und er hat dann tatsächlich auch Claudio Castagnoli im Ring zurückgelassen, der dann auch nochmal ordentlich mit einem Stuhl einstecken musste. Also John Moxley entgleitet die Situation gefühlt gerade so ein bisschen, was für mich halt den Eindruck nochmal verstärkt. Gott sei Dank, wir sind im 5. Akt. Ja, das stimmt voll. Ja. Ja. Ein Segment, was glaube ich auch nur dafür da war, um zu zeigen, so Mox hat Mox nicht den Mut, genau, hat nicht den Mut, Castagnoli zu retten, verliert hier seine Leute, will trotzdem auch gegenüber der Elite Dominanz zeigen, aber so ganz kriegt er das halt alles nicht mehr hin. Ja. Nichtsdestotrotz gehen wir nicht davon aus, dass Samoa Joe das Cage-Match nächste Woche gewinnen wird. Ja, was denkst du, wird da passieren? Vielleicht können wir da noch ein bisschen drauf blicken auf nächsten Mittwoch. Eine andere Sache. Was glaubst du, also ich finde das irgendwie total mega, wenn Mox dann irgendwann alleine dastehen würde, weil er einfach die ganzen Leute, das, die nicht gerettet hat, denen nicht geholfen hat. Also ey Junge, was machst du da? Und alle gehen weg. Ja gut, ich meine, einer ist ja schon verletzt hier, ne? Pac hat ja, glaube ich, wieder eine Verletzung. Ich meine, ja. Castagnoli könnte man halt auch sagen. Ich meine, er müsste ja die gar nicht verlieren, weil sie ihm den Rücken kehren, sondern weil halt einer, ne, das, was Cope ja auch so ein bisschen, glaube ich, mal in einem Interview gesagt hatte, so, das Ziel ist es eigentlich, ihm seine Begleit- oder seine Ehrengarde oder, weiß ich nicht, Bodyguards oder was auch immer dazu nehmen. Ja, wenn jetzt Castagnoli ausfällt, so, dann wird bald vielleicht noch Wheeler Yuta irgendwie auseinandergenommen von irgendwem und auf einmal gehen ihm halt seine Kompagnons aus, ne? Auch das wäre ja ein Aufbau Richtung All-In. Ja. Sorry, was war jetzt deine Frage? Ich war noch in meinem Kopf. Wie das Steel Cage Match ablaufen wird nächste Woche. Naja, es wird weniger Eingriffe geben, yay. Wird es trotzdem Eingriffe geben? Ja. Die Frage, naja, gut, es ist ja, also Steel Cage heißt ja bei AEW Pinfall oder Submission. Ich glaube, so eine Ringflucht gibt es ja bei denen nicht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, von daher gibt es natürlich die Möglichkeit, dass jemand von außen reinklettert oder irgendwelche Waffen in den Ring wirft, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass die eher erlaubt sind in einem Steel Cage Match. Ja, wird schon Cheat-Sieg geben, Joe wird gepinnt und Moxley wird sehr stark bluten. Ja, gut. Gut. Also, Entschuldigung, ja, habe ich jetzt einfach. Weil es ist weniger geworden, finde ich. Also dieses übertriebene jede Woche und nach 1,5 Minuten, finde ich, ist in der Form, oder? Nicht mehr so ja, da. Ja, deswegen wird es ja mal wieder Zeit. Ja. Aber dann finde ich es auch. Ja, also im Steel Cage Match finde ich es auch, wollte ich gerade sagen, da finde ich es auch okay. Also da muss Blut auch irgendwie sein, oder? Ich glaube, mittlerweile ist man so daran gewöhnt. Zumindest ich weiß nicht, wie ist es bei WWE? Ich habe seit Berlin keine WWE-Show mehr geguckt. Also, oh, hat sich so abgeturnt. Ja, ich habe mich noch nie so verarscht gefühlt. Seitdem habe ich nicht mehr geguckt. Royal Rumble habe ich geguckt, weil wir auf Twitch ein Watch-Along gemacht haben tatsächlich. Aber ansonsten habe ich keine einzige Show mehr gesehen. Aber das ist vielleicht Thema für einen anderen. Also, na gut, aber bei WWE wird ja sowieso nicht geblutet. Naja, also das stimmt. Steelcage-Match ist nicht geblutet. Aber weil ich hauptsächlich entweder AEW, New Japan oder irgendwelche Indies sehe, sehe ich meistens Steelcage-Match equals Blut. Ja. Ja, irgendwas wird es geben. Ich denke, auch einen ganz cleanen Sieg für Mox wird es da nicht geben. Wir sind im letzten Akt, denke ich, noch 2 Monate durchhalten. Dann ist diese Storyline auch hinter uns. Ich hab tatsächlich Hoffnung, dass es noch mal ganz gut werden wird, bis es dann am Ende vorbei ist. Toi, toi, toi. Wir haben da genug potenzielle Gegenspieler und Stories, die es hier noch gegeben. Jetzt habe ich es poltern gehört, kurz. Wir haben die Elite. Jetzt hat er die Tür offen. Ah, sehr gut. Wir haben die Elite noch da rumhüpfen. Also wir haben noch genug Möglichkeiten, dass da ein bisschen Spannung mit reinkommt. Das ist ein bisschen hier ist Johnny-Moment gerade, wie sich die Katze durch diesen Spalt gezeigt hat. Das Messer hat gefehlt. Entschuldigung. Das ist 23 Uhr, Humorlevel ist gekippt. Ja. Theoretisch habe ich noch ein paar. Ja, bitte. Also eine Frage habe ich da, also habe ich mir noch überlegt tatsächlich, weil ja. Wir haben jetzt bei Collision Anthony Bones gegen Lee Johnson und ich habe letztens mit Stefan schon mal drüber gesprochen, aber was glaubst du, wohin führt der Weg von Anthony Bones gerade jetzt außerhalb von Acclaim? Also wir haben damals ein bisschen drüber gesprochen, dass er es halt mit Max Caster geschafft hat, so eine gewisse Welle zu erwischen und darauf zu reiten, dass er da extrem viel Glück gehabt hat, aber dass er dieses Glück jetzt auch bräuchte, um auch als Singles-Wrestler in so Dimensionen vorzustoßen. Siehst du in ihm mehr als einen Midcarder? Nee, das auf keinen Fall. Der braucht halt eine gute, also Midcarder, ja, auf jeden Fall. Er braucht eine gute Fehde, um sich überhaupt in der Midcard zu halten, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, das ist so ein Kandidat, der schnell untergeht. Der ist so ein bisschen der, es ist spät, Name, Scorpio Sky. Ja. Charakter, wo man immer denkt, jetzt startet er durch. Nee, doch nicht. Ich befürchte, das passiert, wenn er nicht das Glück hat, irgendwie einen sehr guten Fädengegner zu finden, der, wo es klickt, wo man länger was erzählen kann, wo die Chemie stimmt. Aber ich weiß gerade auch nicht, wer. Am Ende wird er wahrscheinlich einfach wieder mit Max Caster zusammen was machen. Ich weiß auch mal nicht, wo Caster hin soll. Also, nee. Ja, kein Szenario kann ich mir vorstellen, wie der da wieder rauskommt. Ich hatte ja damals auch, ich glaube, das war auch mit Stefan, als das anfing mit den Open Challenges und wir auch noch so dachten, dass ich halt dachte, so, dass Max Caster damit jetzt halt so auf die Fresse fliegt, jede Woche einsteckt, dass er halt mit eingesungenem Schwanz irgendwann zu Bones zurückgeht und der dann halt sagt, ja komm, ne, vergeben und vergessen, so. Ja, könnte ich mir immer noch vorstellen, weil ich, wie du halt sagst, also ich sehe Bones auch eher nicht weit kommen als Singles-Wrestler, so. Dann gibt es halt noch mal ein paar Feel-Good-Momente und Pre-Show-Matches, um ne, die Leute in Stimmung zu bringen mit Sesame Daddy Ass oder halt auch nicht. Ja, leider. Aber der Five-Tool-Player hat mich noch nicht so ganz gewonnen. Mal gucken. Nee, wie gesagt, dafür bräuchte er jetzt halt auch irgendwie irgendwas, was Eckenkantenformat irgendwas hat. Ja. Gut, ich bin mit meinen Fragen durch. Wir haben noch auf YouTube tatsächlich, ja, wir hatten noch eine Frage, die haben aber Stefan und ich eigentlich auch schon mal beantwortet, die Top 7 Wrestlerinnen weltweit. Ich weiß nicht, ob du da noch deinen Senf zugeben möchtest. Du wurdest explizit nochmal gefragt, aber ist jetzt on the fly vielleicht auch gar nicht so einfach. Oh Gott, ja, ich habe, sorry, schon wieder Fragen. Wieso übersehe ich immer YouTube? Ich weiß nicht, bei meinen... Boah, soll ich jetzt alle von Stardom nennen, die ich... Nenn 7. Nenn 7. Nee, wen würde ich denn, also ich würde tatsächlich Monet mit reinnehmen. Tatsächlich von WWE würde ich sagen Becky Lynch. Okay. Azumi. Boah, Miu, ja. Es ist aber auch schwierig einzugrenzen, Shuri, weil ich halt so gerne mag. Das Problem ist, Top 7 würde ich halt immer die nehmen, die ich gerne mag. Ne? Das ist so ein bisschen schwierig. Ja, habe ich aber auch gemacht. Ich habe die genommen, die mich unterhalten. Ich habe auch eine Anita Borna mit reingepackt, weil ich die sehr unterhaltsam finde. Oh, okay. Also, ja. Ja. Und naja, es ist legitim. Es stand ja auch keine Kriterien dabei. Es stand jetzt nicht technisch Beste, oder? Ja, also, ja, Mayu muss halt mit rein, weil die ist tatsächlich halt auch einfach wirklich eine der Besten und hatte ich jetzt schon 7? Ich glaube, du warst bei 6, glaube ich. Ich war bei 6. Eine noch. Mein Gehirn. Die gerade aktiv sind. Jetzt fallen mir nur noch Leute an, die schon nicht mehr aktiv sind. Nehmen wir einfach 6. Ja, geh mal weiter. Vielleicht fällt mir noch spontan okay. was ein. Ja, ich grüße schon mal DDP aus dem Board und José Jack Mourinho und Vibe Waves. Und eine Frage hatten wir noch. Eigentlich ist sie prädestiniert für dich und ich erweitere sie nochmal. Ja. Was sagt ihr dazu, dass Bushi und Naito New Japan verlassen haben und siehst du die beiden nach Amerika kommen? Bushi, ja, Amerika, Naito, boah. Also perfekt für dich die Frage, weil ich von Japan überhaupt keine Ahnung habe. Also ich kenne Naito von Forbidden Door Events. Also ich glaube, Naito hätte total Bock da drauf und ich glaube, das würde auch cool für ihn sein, tatsächlich. Also, aber der ist kaputt, ne, habe ich gelesen. Der ist kaputt, das ist halt das Problem. Deswegen glaube ich irgendwie nicht, dass er bei WWE landen wird. Wäre eigentlich jemand für AEW für so ein paar Auftritte? Aber eigentlich weiß ich nicht. Das ist so einer, bei dem kann ich mir auch vorstellen, der sagt so, nee, sorry, jetzt reicht's. Ich habe noch mehr Leidenschaften. Mhm. Dann, weiß ich nicht, gucke ich einfach mehr Baseball, gut ist. Okay. Aber ich glaube, Bushi wird durchaus noch ja, was machen wollen. Aber er ist halt auch nicht mehr so viel in dem drin. Er ist auch schon über 40. Und er ist auch nicht der Beste. Wie gesagt, da bin ich raus. Also Naito habe ich zumindest schon mal gesehen. Bushi wüsste ich jetzt nicht. Ja, Bushi wäre halt vielleicht was für Mexiko. Okay. Ja, mir ist noch eine eingefallen. Stephanie Vaquer. Ja, guck, da sind wir doch bei sie. Wunderbar. Yes. Alle Fragen beantwortet, alle Leute gegrüßt. Ja, mehr Themen habe ich auch nicht. Wie gesagt, Collision haben wir, glaube ich, das Relevanteste noch mit einfließen lassen. Wir hatten dann noch Parkplatz Brawl irgendwie zwischen dem Learning Tree, was noch übergeblieben ist, und den Gates of Agony, aber pff, ja, weiß ich nicht. Wird vielleicht auch das beste Match der Woche, Josh Alexander gegen Brody King. Ja, stimmt. Das war wirklich, also das ist wirklich mein Match of the Week. Ja. Gewesen. Ja, Brody King, hat man das Gefühl, der ist in seinem eigenen Turnier im Moment, so, da spielt es keine Rolle. Mein Gott. Ja. Okay, jetzt ist die Tür halb offen, jetzt ist die eine Katze auf der anderen Seite, die andere Katze auf dieser Seite und jetzt klopfen sie sich durch die Tür. Geil. Ja, ich wollte sagen, Brody King ist eigentlich in seinem eigenen Turnier, da ist es irgendwie gerade egal, ob er gewinnt oder verliert, ja. Hauptsache, der liefert gute Matches ab, habe ich das Gefühl, das tut er nämlich irgendwie Woche für Woche. Ja, ich wünsche ihm, habe ich letztens schon gesagt, mal einen richtig schönen Run. Mal gucken, ob wir den bekommen. Wahrscheinlich erst, wenn sein Buddy Matthews wieder zurück ist. Oho. genau. Ja, und Josh Alexander, du hast gesagt, zeigen. Da war nächste Woche dann ja auch wieder bei der Niederlage gegen Hangman Page und Will Ospreay. Der hat einen ganz guten Start bei AEW. AEW verkackt Starts manchmal ganz gerne. Mhm. Einführung, will ich nicht sagen. Wie nennt man das denn? Introduction? Nee. Vorstellungen, Einstellungen, ja. Ja, es klingt alles blöd im Deutschen, ja, oder? Im Deutsch ist eine langweilige Sprache. Ja. aber da machen sie es, glaube ich, ganz gut. Es ist so er erklärt sich selber. Er zeigt, was er kann, er zeigt, was er drauf hat, bringt sich selber over, ohne dass man da jetzt irgendwie einen Hype um ihn macht. Das finde ich cool. Ja. Hat was. Ja, auch irgendwie so ein Einstieg in die Liga, wo auch mal eine Niederlage oder jetzt eine zweite wahrscheinlich nächste Woche auch nicht so wehtun, weil es einfach direkt, ich meine, das sind Hangman Page und Will Ospreay, ja. So zwei der absoluten Topstars, so allein mit denen halt irgendwie da ernsthaft Matches führen zu können, ist ja schon mal eine ganz coole Geschichte. Ja, der braucht erstmal keine Siege, der braucht erstmal gute Matches. Das mag ich übrigens bei AEW, dass ein gutes Match manchmal auch einfach mehr zählt, als ob es ein Sieg oder eine Niederlage war. Weil ich erinnere mich ganz häufig an Matches, wo ich dachte, das war so ein geiles Match und jemand fragt mich dann, der wer hat denn eigentlich gewonnen? Gut, das liegt aber, glaube ich, an dir. Danke. Gerne. So. Hast du mich Senil genannt oder was? Aber nur durch die Blume. Oh. Gut, mit Katzenjammer, versteckten Beleidigungen als Kompliment getan, würde ich sagen, viel besser können wir eine Elite-Hour ja eigentlich gar nicht beenden. Ist heute recht kurz geworden, was A, der Uhrzeit geschuldet ist und B, dass Collision wirklich wieder wenig relevant war einfach. Genau, deswegen, ja, mal knackig verpackt, ist ja vielleicht auch mal schön. Für euch wird Collision, die nächste Ausgabe, auch schon vorbei sein. Das werden dann ja die Kollegen, die Kolleginnen, wie auch immer, in der kommenden Woche dann eventuell nochmal besprechen, je nachdem, was so passiert ist. Katha, es hat sehr viel Spaß gemacht, einfach weil der Humor nach 22 Uhr auch nochmal eine Schippe draufpackt. Aber ganz ehrlich, waren wir noch verrückter als sonst? Ich glaube auch nicht. Ah, ich weiß es nicht. Das könnt ihr vielleicht beantworten. Waren ja, wir noch verrückter als sonst? Wir sind einfach ein gegenseitiger, schlechter Einfluss aufeinander oder so. Ja, das höre ich öfter. Naja. Ja. Muss an mir liegen. Gut, war aber trotzdem lustig, trotz Beleidigung. Zumindest für uns. Wenn es euch nicht gefallen hat, also ganz ehrlich, wir machen das ja vor allem für uns. Deswegen, wir haben Spaß, ob ihr Spaß hattet. Ja, mein Gott. Also Kritik könnt ihr gleich wieder löschen. Sonst machen wir das. Alles klar. Gut. Katha, ich sag tschüss. Die letzten Worte überlasse ich dir. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß mit den Shows und überhaupt. Ciao, ciao. Ja, das Übliche, ne? So, bleibt gesund, macht's gut. Ciao.